Seite sollte damit erreicht werden, dass die einzelnen Tiere und Männer auf militärische Weise durch die Tiere die Hinrichtung vollziehen könnten und daher keinen eigenen Konflikt zu zeigen brauchen. Dadurch sich als Befehl auch äußerlich. Den anderen war mir bekannt, dass bei manchen Hinrichtungen durch tödliche Erregungen sich mit Handlungen nicht vermeiden ließen. Da die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren. Es ist zum Beispiel bewusst, dass wir in einem entscheidenden, heiligen Kampf stehen. Und glaubst du also wirklich, dass es einen Gott gibt? Wo ist der? Siehst du ihn hier irgendwo? Trauen Sie auf das Gebet.